Dialog 6. Was sind Sie von Beruf, Frau Hürlimann? Ich bin Mitarbeiterin in einem Unternehmen für Elektrotechnik. Wir stellen Elektrogeräte her. Sie sind also Elektroingenieurin, nicht wahr? Nein, ich bin Informatikerin.